Herzlich willkommen hier im Outdoor-Steinbruch-Studio von Nachhall aus ehemals. Ihr hört Konserve Nummer 2a, mein Name ist Andreas und das Programm ist der Hammer. Naja, quasi. Wie bereits mehrfach angeteasert, haben Frank und ich an einer Führung in einem der Lindlerer Steinbrüche teilgenommen. Wir hatten jeweils ein Aufnahmegerät und schlussendlich somit zwei Tracks. Dumm nur, wir waren nicht immer gemeinsam an denselben Orten. Erschwerend kam hinzu, dass der Steinbruchführer nicht im Podcast auftauchen möchte. Aus diesem Grund ist ein Großteil der Aufnahmen nicht direkt verwertbar und Wissenswertes musste sinngemäß neu eingesprochen werden. Auch haben wir einige der Inhalte unlängst in Nachhallos ehemals Konserve NAE 002 besprochen. Es stellte sich somit die Frage, ob es den Aufwand lohnt. Wir meinen ja, und zwar als Add-on zur genannten Konserve aus dem Jahr 2003. Doch hört selbst. Hast du an? Ja. Ja, jetzt höre ich zwar auf dem rechten Ohr nichts mehr, aber... Ich auch nicht. Also der nicht Führer genannt werden soll, trägt ich den Helm für uns alle. Moin. Muss da noch jemand auf Toilette? Ob noch jemand auf Toilette muss? Muss denn jetzt noch jemand auf Toilette? Das war die nächste Frage, die kam. Und ja, man musste. Pipi-Fraktion. Warenannahme, Warenausgabe, Lieferscheine, Klo. Als nächstes stellte sich die Frage nach der Helmtragepflicht. Ob jemand einen Helm tragen möchte? Man müsse eigentlich, zumindest während des Betriebs, damit man gesehen würde, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist. Aber weil nicht viel Betrieb war, brauchte man es eigentlich nicht. Und nur der Führende trug Helm und Warnweste. Wobei, nein, einer der Teilnehmer hatte noch ein Haarnetz und einen Helm darauf. Und ein anderer machte einen kleinen Test. Er meinte, wenn ich jetzt aus dem Hubschrauber einen Helm auf den Boden werfe, geht er kaputt. Dann nahm er seine Kappe ab, warf die auf den Boden und sie blieb heil. Problem gelöst. Und das fanden dann alle sehr lustig. Das schneiden wir raus, oder? Nee. Das sprechen wir nur selber ein. Ehrlich. Stripp, strapp, strull. Als die Gruppe vollständig war, zeigte man einige eingeschweißte Fotos rum, wie Lindler vor 390 Millionen Jahren aussah. Waldig, tundrig, wässrig. Naja, an Land eigentlich eher nur so farnig. Mit Spinnmilben. Die entwickelten sich nämlich gerade, denn das ganze Leben fand im Wasser statt. Wir reden hier schließlich vom Devon, also dem Zeitalter der Fische. Genauer gesagt dem Mitteldevon. Also eigentlich waren wir damals mittendrin. Ein flaches Meerdelta. Subtropisches Klima, muckelig warm mit hoher Luftfeuchte. Flüsse und Stürme spülten Sand und Schlamm ins Meer. Da, wo Muscheln, Schnecken und Haie wohnten. Und der ganze abgestorbene Dreck sedimentierte am Meeresgrund und versteinerte durch den Wasserdruck des Meeres. Zack, Grauwacke. Blöd nur, das passierte gar nicht hier, denn das Gestein, was sich in Lindler befindet, stammt ursprünglich aus Namibia. Das hat sich durch die Plattenverschiebung über Jahrmillionen hierhin gedrückt und aufgefaltet. Über die Höhe der Aufhaltung sind sich die Gelehrten nicht einig. Vom Himalaya bis zu den Alpen hätte es alles sein können. Ist aber völlig egal, denn mit der Zeit ist es wegerodiert. Derzeit auf ca. 350 Meter und da gräbt man es hier im Steinbruch jetzt ab. Fun Fact, heutzutage fließt hier alles über Bäche in Flüsse Richtung Rhein. Früher floss hingegen alles ins Ruhrgebiet. Insbesondere die dorthin geflossene Bewaldung wurde wieder mit viel Zeit, Sedimentation und Meeresdruck zu Gold. Schwarzem Gold, sprich Kohle, keinem richtigen. Was habt ihr denn geglaubt? Das ist aber eine andere Geschichte. Hier wurde über Grauwacke geredet, einem Sandstein mit hohem Quarzgehalt. gut bearbeitbar und quasi für alles gut, außer für Wipper führt. Die nehmen erfahrungsgemäß lieber Steine aus Indien. Wobei ich nicht weiß, ob die Steine sich mal von hier nach da gefaltet haben. Also von Oberberg nach India. Irgendjemand frug ist hier übrigens das übliche Wort für fragte, also irgendjemand frug, ob das hier denn die älteste Grauwacke der Welt sei. Das war nicht beantwortbar. Sicher sei derzeit aber, dass hier mal der älteste Wald der Welt stand. Nächster Halt, Steinsägen. Ich entschuldige mich jetzt schon für den Lärm. Hallo. So, in Weiershagen waren ja auch Eisen und Blei und so. Und deswegen ist er natürlich in Weiershagen, die Steine sind auch so farbig. Ja, genau deshalb. Soll ich ein paar Fotos machen hier? Ich weiß nicht, ob du hier in der Anlage selber Fotos machen darfst, dann müsstest du mal fragen. Und auch, ob die ins Netz dürfen. Ein schönes Sägeblatt, ne? Dann müssen wir nicht beide fotografieren. Ich wollte dem Papa ja ein bisschen zeigen. Also, den Andreas dürfen wir nicht senden. Ich habe ihn gefragt und die Fotos dürfen nicht ins Netz. Was ein Lärm. Sägeblätter mit 3,5 Meter Durchmesser, Diamant bestückt, schneiden durch Stein wie ein Messer durch Butter. In der Nebenhalle befinden sich eine Polierstraße, das heißt, da werden die Steine Oberflächen bearbeitet, je nachdem, was man haben möchte, und eine Wasserstrahlanlage bzw. Wasserstrahlschneidanlage. Mit 400 Bar Druck Wasser aus einer Düse werden Konturen in Steinplatten geschnitten. Richtig schick. Das kann man machen vom Fußballvereinslogo über Arbeitsplatten für Spüle, Küche, was weiß ich. Tolle Angelegenheit. Danach ging's wieder raus ins Freie. Ja, Betriebsanleitung, Brückensäge, so gehört sich das. Ja. Als ich reinkam, habe ich gedacht, das Blatt wäre groß. Tja, ne? Ja, kannst du auch schön sehen, ne? Die Schichtung. Ja. Mhm. Toll. Das ist wahrscheinlich lavourös da vorne. Das könnte so aus der Zeit sein, wo hier in Mendig oder so vielleicht was abgegangen ist. Ja, das ist genau. Ne? Ja. Das heißt, das sind so diese 20.000 Jahre, wo es in Mendig nochmal am Lacher See, Vulkan und dann hier diese, das poröse Zeug. Hier kannst du es noch besser sehen. Das ist ja stark. Wobei, nee, das hier ist richtig Pflanzenzeug. Oh. Ja. Das sind Ablagerungen. Ja. Eine ganze Schicht mit das heißt, da ist kleinen richtig was Schnecken. Draußen gab es dann auch einige Sachen zu sehen. Wie zum Beispiel die konturgeschnittene Arbeitsplatte inklusive ausgeschnittener Spüle. Das Spülbecken. Ja. Das ist aber nicht unbedingt deine Gehaltsklasse. Nee. Da müsste ich sowieso mal erst den Statiker prüfen lassen, ob ich das in Weiershagen überhaupt auf diese Decke, auf die Kaiserdecke stellen darf. Tja. Jetzt könnte man mal hinten runter, weil wir jetzt auf dieser Seite sind, und gucken, wie das mit der Astra Air aussieht, weil... Da ganz hinten rum, da müsste es noch ein so ein Loch geben. Das ist hinter den 2K-Hallen. Da könnte der letzte Rest von Astra Air noch sichtbar sein. Ah, okay. In der Geländeformation. Aber da kommst du unten über das das Tor nicht rein, weil da war mal ein Fußgängerdurchgang, aber den haben sie jetzt nicht mehr. Okay. Schmiede? Schmiede. Gibt's Kaffee? Schmiede. In der Schmiede gab's immer Tee. Gezeigt wurde anschließend die ca. 200 Jahre alte Schmiede, die jetzt ein neuer Kamin ziert. Die wichtige Rolle des Schmieds haben wir ausreichend in Konserve NAE 002 behandelt. Im Winter ruhte der Steinbruchbetrieb weitgehend. Das ist auch heute noch so, denn wenn der Frost in die Grauwacke geht, ist sie nicht mehr bearbeitbar. Früher kam erschwerend hinzu, dass die Schuhe der Arbeiter genagelte Sohlen hatten, viel zu gefährlich auf Frost bzw. eisglatten Steinen. Aber auch bei Nässe ein Problem. Daher verdingten sich viele der Arbeiter im Winter in der Landwirtschaft, im Wegebau der Gemeinde oder als Besenbinder. Eine entsprechende Skulptur des Lindlerer Bessemspenger findet sich in der Eichenhofstraße zwischen Alter Schule und Kreissparkasse. Immer noch zu sehen ist die ehemalige Transmissionswelle, mit der früher der Schleifstein angetrieben wurde. Heute ist's ein elektrischer. Okay, da ist das. Das ist die Übertragung, das ist genau. Übertragung hier auf das Ding, dann konntest du hier früher mit dem alten die unterschiedlichen Geschwindigkeiten einstellen. Lederriemen auf die Schleifscheibe. Ja, so, und hier war der Antrieb von der Transmission, genau. Das ist der alte Motor. Ja, den habe ich gerade gesucht, genau. Das heißt, da ist der Motor. Ja. Ja. Oben auf den Riemen und dann den habe ich gerade gesucht, den Antrieb von der Transmission. Also da der Motor, der ging hier oben auf die Transmission und hinter dem Balken kannst du sehen, da haben die umgespannt auf den ehemaligen Schleifstein, der früher hier war. Da. Könnte der? Nee, das ist auch schon elektrisch. Da kannst du sehen, da sind die Stufen. Und hier muss dann wohl früher der alte Schleifstein gestanden haben. Wahrscheinlich hier so. Dann konnte man da, ja, einer eben ohne Motor. So in dem Durchmesser. Ja, genau. Toll. Cool. Ist ja stark. Und den Antrieb gefunden. Ja. Und die haben Kohlmeier auch eigentlich eine eigene Schmiede dabei hatten? Der Kohlmeier, ja, in jedem Steinbruch gab es eine Schmiede. Ja. Aus genau den Gründen. Einmal die Werkzeuge fit kriegen und die Mitarbeiter versorgen. In dem Fall. Ach, guck mal, da steht auch mal schön. Eine alte von der Dampfmaschine, ne? Ach, von der Gattersäge. Okay. Toll. Die Gattersäge in alten Steinbrüchen. Ähnlich aufgebaut wie die Gattersäge in einem Holzsägewerk. Einziger Unterschied, das Gatter hat keine Zähne. Es wurde stattdessen einfach Sand reingestreut und mit ca. 15 cm pro Stunde fraß sich das Blatt durch den Stein. Wenn man dabei von Fressen reden kann, denn 15 cm in einer Stunde ist doch eher so mäh. Ich bin ja entdeckt. Nee. Ja, das Problem ist, der Steinbruch, der hat sich halt ziemlich weit nach da hinten. Also hier auf der Seite war ich noch nie. Ja. Da wollte ich sonntags nicht einfach mal gucken gehen. aber da kommen wir, muss ich gleich mal gucken, ob ich die Stelle finde, wenn wir da vorbeikommen von Astraea, weil das wird mich noch interessieren. Na gut, da können wir ja nachher auch drüber philosophieren, wenn wir das wollen. Ja. Haben wir ein bisschen Atmo aus der Sägerei. Weißt du, hier, da hatten also überall diese... Ja, also ich denke mal, die haben hier jetzt irgendwann diese Straße durchgebratzt. Ja. Das ist einfach zugekippt. Transportiert werden die Steine entweder mittels Radlader oder Muldenkippern. Ein Radlader wiegt ca. 26 Tonnen, kann 15 Tonnen heben, also schon ein recht großer Stein. Und in den Muldenkipper werden kleine Steine gefüllt und der hat ein Fassungsvermögen von ca. 25 Tonnen. Aber die Dinger, die sind halt ziemlich. Die haben die in Stahlwerken zum Teil, also da hinten die, ne? Ja. Die hinten in den Kipper dran haben. Die haben die in Stahlwerken zum Teil, um die Schlacke wegzufahren, habe ich die gesehen. Ja. Dann siehst du die Dinger ja dauernd in diesen Goldrausch in Alaska oder wo auch immer da in das auf D-Max. D-Max. Hast du die? Ja. Die sind auch schon geil. Ja, kannst du ja auch schon schön sehen, ne? Das ist ähnlich jetzt in klein wie bei dem Stein eben. Mhm. Dass du diese Schicht hast, die dann da so... Ja, sehr cool. Also nach vorne siehst du überall noch die Bohrlöcher. Jo. Ja, das sind sie. Ja. Goldrausch in Alaska. Aber halt schönes irgendwo. Format, würde ich sagen. Ja, vor allen Dingen... Das vordere Teil und das hintere, die kannst du so ineinander verdrehen. Das ist sehr praktisch. Grube, wenn du mal was schrauben musst. Ja. Vorsicht, Lebensgefahr beim Betreten der Boxen. Nächster Halt, Fossilienschau. Das Leben im Wasser. Muscheln, Schnecken, Fische, Haie, Panzerfische. Sie waren bis zu 10 Meter lang und hatten bis zu 40 Zentimeter Panzerplatten drauf. Gruselig, wie aus der Tiefsee. Heute ausgestorben. Zurück gibt's noch so ein paar Gräten. vom Panzerfisch. Das am meisten zu findende Fossil im Steinbruch ist die Seelilie. Wer dies jedoch für eine versteinerte Pflanze hält, irrt, denn Seelilien und Haarsterne gehören zum Stamm der Stachelhäuter und sind damit verwandt mit Seeigeln und Seesternen. Unsere versteinerten Seelilien waren zur Lebzeit mit einem 50 cm bis zu einem 1,50 m, 1,80 m langen Stiel am Meeresboden befestigt. Am oberen Ende trugen sie einen mit Plattenkränzen aufgebauten Kelch. Dessen Rand hatte in der Regel 5 Arme, die sich weiter verzweigten und mit fiederartigen Ansätzen versehen waren. Damit filterten sie Plankton und andere fressbare Partikel aus dem vorbeiströmenden Wasser und beförderten es in den Mund. Der Stiel dieser Seelilien ähnelt vom Aufbau her einem Baumkuchen oder einer Münzenrolle. Man stelle sich vor, es werden viele 1-Cent-Münzen aufeinander gestapelt. Zwischen den Münzen besteht quasi eine potenzielle Bruchkante. Ähnlich diesem Vergleich brechen die versteinerten Stiele an diesen Segmenten und zurückbleiben runde Bruchflächen mit einem eigentümlichen Strahlenmuster vom Zentrum zum Rand. Zuweilen findet man die Stiele auch in Längsrichtung im gebrochenen Stein. Angesprochen wurden noch die Sprengungen, die ich als Kind noch erlebt hatte. Denn früher wurde im Steinbruch noch gesprengt. Ich sollte das kennen und in der Tat... gab zweimal einen Knall. Entweder der Überschallknall von den Phantomjägern, die hier immer zu zweit rübergeflogen sind, oder wenn sie hier im Steinbruch gesprengt haben. Ja, genau. Das hat man aber bei Zeiten drangegeben. Es gab viel Bruch und durch die Sprengungen wurden unerkannte Mikrorisse im Stein erzeugt, die zu unerwünschten Brüchen führten. Heute werden die Steine mit Baggern aus der Wand gekratzt. 2 Meter hohe Schaufeln, zinkenbewehrt, reißen die Blöcke aus dem Berg. Danach kommt die Handarbeit. Oder die spätere Bearbeitung, sägen, polieren, wie schon besprochen. Das ist ein interessanter Stein. Weil ich hasse den Längs- und den Querschnitt. Das ist wirklich toll. Ich setze mich mal kurz ab. Hier hinten ist eine Ecke. Da will ich mal eben runter gucken. Da ist eins dieser Plateaus zu Ende, aber da kommt noch was. Da sind wir also noch weit weg von der ehemaligen Astra her. Aber ein kleiner Blick schadet ja nicht. Nee, leider nicht. Das ist die Anlage von unten. Ein Eichhörnchen. Nee, das ist nur der untere Teil. Da sind noch Hallen. Leider nicht das, was ich sehen möchte. Da müssten wir hier wahrscheinlich durch. Ja. Und dann... Aber es kann sein, dass wir da lang gehen. Worum es sich da handelt. Du hast jetzt den... Die Astra Ea ist eine ehemalige Mine hier. Okay. Das ist also ein Bergwerk. Okay. Und die lag ganz genau zwischen der Eremitage und Grünborn. Okay, ja. Und wir liegen jetzt... Hier ist der Steinbruch, hier ist die Eremitage. Ja. Und wir sind und hier ist diese 2K-Kletterhalle. Ja. Und wenn wir jetzt durch das Steinbruchgebiet hier hinterkommen, dann kommen wir an die Stelle, wo das letzte... Stückchen möglicherweise noch nicht so umgewälzt worden ist wie hier, weil hier ist im Endeffekt ist das Grubengelände komplett überdeckt. Alles verschüttet, ja, genau. Ja. Ja, gehen wir mal in Steinbruch. Das ist toll. Die brennendste Frage ist ja, warum gibt es keinen Weihnachtsmann mehr auf dem Berg? Doch diese Frage blieb unbeantwortet. Hast du keinen Stein mitgenommen? Ne? Nee, können ja jetzt gleich kommen. Ich kann nicht so viel Stein machen. Und ich würde mal fast sagen, können wir entweder auch einen Kilostein, das brauchen wir jetzt nicht schwer schleppen. Wir waren ein bisschen kleiner. Und die anderen waren trotzdem schon hier. Aber so viel Fossilien habe ich da. Ich meine, wir waren ja auch nicht richtig im Bus drinnen. Ne? Aber der ist auch richtig schön. Der ist gut. Ja, das ist auch, guck, wieder so, ne? Das ist natürlich das Schöne an einem Steinbruch, der noch so aktiv ist, ne? Ja. Da siehst du noch ein bisschen mehr. Doch plötzlich waren sie zu erkennen. Waschbärspuren. Ich könnte ein Lied davon singen, wenn ich ein Lied davon singen könnte. Vom Waschbär? Ja. Ja, ich saß. Der Waschbär klettert ins Vogelhaus und scheucht dort alle Vögel raus. Und wenn der Waschbär gegessen hat, macht er anschließend die Vögel platt. Rippel, rippel, rippel. Das ist eine coole Struktur in dem Stein. Ne? Mhm. So sieht unsere Kellerwand aus zu Hause. Ernsthaft? Was sagst du? So sieht, das ist in unserer Kellerwand. Es sind auch ganz viele Steine mit Eisen. Weil die Struktur ist ja toll. Ne? Nächster Halt, Rippelmarken. An dieser Stelle jedoch nicht in gleichmäßiger Wellenform wie im Meer, sondern unregelmäßig ballig. Hier kam die Strömung nämlich aus unterschiedlichen Richtungen. Also quasi ist das eine Art Interferenz. Ja, ne? Ja. Auch zu sehen gab es Kohlestücke oder Holzreste im Stein. Wir hatten ja von dieser Art Steine immer sehr viele bei uns in den Gartenbereichen, weil das gab ja Krümel halt bis bei uns rüber. Ja. Und wir hatten halt immer mehrere Sorten. Mhm. Mit den einen konntest du besser auf der Straße malen, weil wir hatten ja keine Straßenkreide, ja. Mit den anderen halt schlechter. Deswegen, wir hatten dann immer diese dunkleren, weicheren Mahlsteine gehabt. Mhm. Und dann gab es halt die, mit denen man nur werfen konnte. Oder für die Zwille. Aber die Mahlsteine, die waren schön. Musste manchmal ausprobieren, so 3, 4, 5 Mal, bis du den richtigen hattest. Mhm. Irgendwann wusstest du da von der Farbe her, welchen du da nehmen musst. Da haben wir dann so Spiele gemacht wie Deutschland erklärt den Krieg an England. Ja, den haben wir auch gespielt. Mal sehen, ob man die Spinne nicht kaputt tritt. Und hast du was Besonderes? Sieht auch cool aus, ne? Oh ja, naja. Ja, den kannst du dir doch in der Hosentasche stecken. Oh, das sieht ja toll aus. Ah, schon gut abgetrocknet hier, ne? Ich hätte das Schlammige erwartet. Ja, das hat schon gereicht. Da siehst du mal wieder, wenn die Leute sagen, es hat hier noch geregnet. Ich bin nicht so richtig überzeugt. Nächster Halt, Liesegangsche Ringe. Ein Kurfürst erläutert. Es lagern sich Sander ab und in diesem Gestein, was sich bildet, können auch schon mal Eisenminerale enthalten sein. Das heißt, durch das Zusammenpressen wird Wasser ausgespült, Sauerstoff wird frei. Kleine Risse bilden sich im Gestein entlang dieser Bruchkanten. Es gibt eine Verwitterung, umgangssprachlich Rost. Dieser Rost diffundiert vom Mineral aus in alle Richtungen und wenn man dann das Gestein schneidet, sieht man plötzlich rote Ringe in diesem Gestein. Gut zu sehen im polierten Zustand. Zack, wieder was gelernt. Liesegangsche Ringe. Immer gut für irgendeinen Earthcache. Danke für die Info. Ich kenne Liesegang nur von diesen Overhead-Projektoren. Du schon wieder. Ich weiß, wie man den sprengt. Den Overhead-Projektor? Mhm. Also. Ich habe in der Schule mal damals eine Büroklammer um die beiden Pole des Steckers gewickelt. Ach, wie gemein. Und als die Lehrerin es reingesteckt hat, war Licht aus. Dann hat die einen Hausmeister geholt, währenddessen haben wir es wieder abgewickelt. Ja, aber der Projektor war kaputt. Scheiß Schüler. Ich meine, so ein Mist haben wir auch gemacht, wenn wir keinen Bock auf ein Elektrolabor hatten. Kurzschlussstecker irgendwo rein, paff. Die ganze Bank hatte keinen Strom und der Lehrer war aufgeschmissen. Oder Dioden sprengen, war auch schön. Ja. So, jetzt kommen wir hier auf die Rückseite. Also hier kommt gleich der große Bruch. Und damals, als ich Bilder reingesetzt hatte, bin ich von der anderen Seite hoch. Ah. Ja. Ach, das ist ja auch schon eine klasse Aussicht. Ne? Ja, da vorne ist ein Schild. Ja. Diese Lebensgefahrschild ist da nicht umsonst. Die Steindecke hier im Steinbruch beträgt mutmaßlich um die 300 Meter. Das heißt, es gibt noch Kapazität nach unten. Wenn nicht gearbeitet wird, benutzen wildlebende Mufflons die Steinbruchwand zuweilen zum Klettern. Mufflons, Wildschafe, sind gerade hier in der Region ein Problem. Im April 2023 gab es vermehrt Sichtungen an der L302 zwischen Engelskirchen-Neuremscheid und Lindlar-Kaiserau. Insbesondere im kurvenreichen Abschnitt bei Felsental könnten die Wildschafe zur Gefahr für Verkehrsteilnehmer werden. Das Felsental ist Naturschutzgebiet und war vor Jahrzehnten ebenfalls Steinbruchgebiet. 2023 gab es dort mehrere Sichtungen eines Rudels inklusiver Jungtiere, mit denen es beinahe Zusammenstöße gegeben haben soll. Die Tiere sollen die Scheu vor dem Menschen abgelegt haben. Als Weidegründe wurden seinerzeit Würden in Gummersbach sowie Remshagen, Bruchhagen und Felsental in Lindlar identifiziert, zwischen denen sie wechseln. Da sich die Tiere auf felsigem Untergrund wohlfühlen, wundert es nicht, dass sie auch im Steinbruch auftauchen. Sehr wohl jedoch soweit abseits der Leppe, denn dort sollen sie um 2019 herum sesshaft geworden sein, weil sie üppige Weidegebiete bietet. Das sieht echt aus, als ob da einer eine Eisenplatte vergessen hätte, ne? Hm, ganz pyrös. Kannst du so zerbrechen, ja. Ja, toll. Guck mal, hier ist halt auch so wellig. Das wie an der Nordsee, wenn so ein Fluss mündet. Ne, in der. Von wo aus haben wir denn hier reingeguckt? Bitte? Das war wir doch haben, nein. Nee. Das ist der nicht. Das ist der andere? Das ist der andere. Ah, okay. Da oben irgendwo an der Straße an so einem Gatter gestanden. Richtig, aber das ist der andere. Ja. Das ist nicht der. Das ist jetzt echt scheiße. Ne? Jetzt muss ich die Jacke anlassen, weil mich sonst die... Weil du nicht gecremt bist. Doch, aber die Therapie ist so aggressiv. Trotz der Creme fange ich dann an zu pusteln. Mhm. Selbst an der Arme. Hatte ich schon am Hals gesehen bei dir. Ja, ja. Ich habe mich gar nicht eingecremt. Weil, ich sag mal, ein Stündchen Sonne, das kannst du noch machen. Aber mehr dann auch nicht. Ja, ich habe ja hier die, wenn ich in den oberen Bereich der Brille gehe, die macht immer ein Rotstich rein. Das heißt also, wenn es da dann unangenehm rot aussieht, dann weiß ich jetzt, wird es kritisch. Ja, da kommt nachher ich bin after. Ja froh, dass ich trotz der Chemotherapie hier durch die Gegend latschen kann. Kommt nachher Creme für den Arsch drauf. Jetzt darf man sich nicht von der schönen Aussicht verleiten lassen. Nur da hinzugucken beim Gehen. Ganz schön auf den Arm. Ja? Aber das ist schon ein Traum. Ach du Scheiße. Der Elefant ist hin. Guck mal, es hat den Elefant zerlegt. Ach was. Oh, Tatsache. Das ist ja der Hammer. Ja, da liegt er an der Erde. So. Das ist Oberbreitenbach. Das ist die Kapelle von Oberbreitenbach. Ja. Dann siehst du da die Burg, die ehemalige. Genau. Da ist bei uns oben der Berg, wo wir mal spazieren gehen, die Schwarzenbachstraße. Ja. Theoretisch kannst du von hier, jetzt muss ich mal gucken, da ist ja die Kurve. Du siehst, da kam die alte Eisenbahntrasse rauf. Ja. Machte dann die Kurve. Ja. Sind wir nicht da aus dem Büsch gekommen? Da sind wir aus dem Büsch gekommen, genau. Da geht die Trasse runter, die macht dann unten die Kurve in Richtung Linde und durchs Tal. Boah, ist das schön. Ne? Nee, und hier oben bin ich ja damals im Winter gewesen, wo ich sagte, ich bin hier mal rauf, wo ich Fotos gesetzt hatte. Da stand ich auch hier oben. Ich meine, im Endeffekt, wir waren jetzt ja eben da unten, da stehen die Autos. Ne? Da vorne ist der Eingang. In der Halle waren wir drin. Da waren die Sägen drin. Ja, da vorne ist die Ausstellung, ne? Mit dahinter. Ja. Klasse. So, und da, auf diesem freien Gelände, da war früher der Zentra Möbelhof. Okay. Das heißt... Da hinten auf der Brache, wo die Kurve durchliegt. Diese Brache, genau, da war der Zentra Möbelhof. So, und da vorne müsste... Warte mal, ist es das Weiße da? Ja. Das Weiße. Wenn du darüber guckst, das Weiße, das ist der ehemalige Wasserturm beim Aldi. Okay, ja. Ne? Das Weiße, das, was hier über dieser Sortieranlage, also über dieser Kassierung, genau, so da rausguckt. Stark, ne? So, jetzt gehen die schon da weiter. Bisschen Heimatkunde. Schon toll, ne? Ja. Boah. Schon mal tritt man genau auf so einen Stein drauf, der sich wegdreht. Ne? Ja, genau. Kannst du nicht verhindern. Kannst du noch so genau gucken. Da ist irgendwie Kalk eingesickert. Auch interessant. So ist es. Ich meine, ist ja aus Kalk. Ja. Ne? Vielleicht ein bisschen Kohlensäure. Das geht ja hier auch vielleicht streckenweise ein bisschen in Richtung Karst. Ja. Weil wir haben ja hier in der Nähe auch Karsthöhlen. Und das ist halt, wenn... Aber das hat schon was. Interessant. Sieht ein bisschen aus wie ein Geschütz. Nee. Aber guck mal, hier ist auch nochmal so ein Ding. Ja. Ja. Nee, Geschütze. Oh. Da kenne ich mich mit aus. Ich nicht, deswegen kann ich das sagen. Das ist aber nicht hier aus dem Steinbruch, oder? Nee, aber hier dürfen die Kinder kloppen, deswegen. Ja. Jetzt kannst du ein Hämmerchen nehmen und am Sparschwein kloppen. Da Auch hinten, nicht. Die beiden, die sind sehr interessant. Das ist nämlich das Gegenstück. Ach, guck mal, ja. Das ist interessant. Das ist ja die konvexe Variante. Ja. Ach, das ist sogar. Das sind die. Das ist, die gehören sogar das zusammen. Ist, ja, ich sage ja, das ist das Gegenstück. Die gehören zusammen. Das darf nicht ins Internet. Das ist doch hier Allgemeingut. Hier ist doch hier Allgemeingut rum. Ne? Säge nicht. Die sind ja cool wieder. Das ist toll, das toll, ne? Das ist das Gegenstück da. Das ist so. Genau. Und hier, das könnte das Ding von der Nase sein, die unten liegt. Von unten, ne? Ja. Ja, guck, und da ist auch noch, könnte sogar, nee, der gehört dabei, wegen dem, das ist ja hier ganz glatt. toll. Ja, ja, da haben sie Glück gehabt, dass sie den nicht. Doch, die sind da durch, ey. Die sind da durch und das ist trotzdem heile geblieben. Das ist ja cool. Oh, der Klopperman. Keine Ahnung. Wie jetzt? Ja. Meine Kinder haben hier mal gekloppt. Damals. Da hinten darf man nicht kloppen. Da ist, hier ist vorbei. Die hinteren dürfen nicht. Du musst dir hier so einen aussuchen. Was ist der Unterschied zwischen vorne und hinten? Egal. Egal. Ich bin gehorsam. Musst nur sehen, dass du jetzt nirgendwo abstürzt, ne? Oh. Die haben, sieht man von hier aus, durchgebohrt. Und das Ding ist trotzdem da dran geblieben. Ne? Das ist ja auch sagenhaft. Leider nein. Niete. Klopfst du auf? Niete. Niete. Fünf Linie. Ich befinde mich in Lindler im Steinbruch. Ich habe hier einen alten Steinhauer am Start, der gerade einen Stein teilt. Gold, Gold. Das hackt wie Stein. Echt jetzt? Ja. Ja, Grauwacke, Grauwacke. Hart wie Stein aus dem steinreichen Lindler. Ja. Manchmal frage ich mich, warum mache ich sowas eigentlich? Jetzt habe ich den Stein zerstört und keine Fossilie. Hast du ein bisschen Patex, dann mache ich den wieder. Ich glaube, und in 2 Millionen Jahren, die damals, die Forscher, die wundern sich, was ist das für ein Mineral hier zwischen den Steinen? Ich will ja nicht sagen, dass es schon erfolgreich war. Ne? Aber in 2 Millionen Jahren, da findet man wahrscheinlich unsere Gräten. Komm, 5er. Hä? 5er kannst du haben. Alter, weißt du, wie mein Grundstück aussieht? Das hier. Nee, ich habe genug von dem Steinzeug. Da zieht es ja bis nach da hinten hin. Ja, klar. Was ist denn, wenn man jetzt hier was finden täte? Einen kompletten Fisch. Gehört der dann dir? Gehört er dem Steinbruch oder gehört er dem Staat, dem Museum? Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich mutmaße mal, da werden diverse, also grundsätzlich mal dem der Grund gehört. Ja. So, dann wird dir möglicherweise vielleicht ähnlich wie bei Schätzen ein gewisser Anspruch. Also ich glaube 10 oder 20% kriegst du, wenn du einen Schatz findest, ist hier. Also solltest du dieses Rheingold finden. Alles schick. Ja. Siehste, sie hat sofort was gefunden. Tatsächlich hängt das vom Bundesland ab. In Bayern kann man alle Fossilien behalten, wenn man sich mit dem Grundstückseigentümer einig ist. Es sei denn, es ist ein Urvogel. In Nordrhein-Westfalen ist das anders. Da gehört jeder wissenschaftlich bedeutende Fund grundsätzlich dem Land. Wenn man also hier in dem Steinbruch taucht und einen Dinosaurierzahn findet, ist das eine genehmigungspflichtige Grabung. Ja, unsere Grauwacke, die brennt, weil da ist Kohle drin und Holz. So sieht's aus. Mhm. Kannst du anzünden. Haben die nicht auch die Grauwacke genommen für den Kalk? Ja. Stellen doch, ne? Genau. Wenn du das Zeug richtig warm machst, dann kriegst du Brandkalk und dann... Genau. Ja, da haben die solche Steine genommen. Kannst du immer noch. Die haben bei uns hier im Freilichtmuseum einen kleinen Kalkbrennofen. Den machen die auch ab und zu mal an. Da an der... An dieser in der Nähe dieser Bahntrasse. Ja, ja, genau. Und hier findest du ja sehr viele Orte wie der Ort Kalkofen, wenn du hinten Richtung Schmitzhöhe rausfährst. Der heißt nicht umsonst so, weil da war früher halt mal so ein Brennofen gewesen. Wenn die den anmachen, da brennt ja mehrere Tage. Dann richtig. Ich weiß, den musst du ja auch schichten, ne? Ja. Ach, da gibt es diesen fantastischen Film. Film, wo das gezeigt wird. Genau. Aus der Eifel ist das. Hatte ich den nicht verlinkt? Ne? Doch, ich glaube schon. Ja. Ich meine, ich hatte den verlinkt. Ja, auf jeden Fall, wenn ich so mal 200 Jahre zurückdenke, das war ein Job, ne? Junge, ja. Junge. Ja, die wollen die sind, alt. Die sind also da, wo wir geparkt haben, wo wir reingegangen sind. Von da, wenn du runter in Richtung der Straße guckst, also jetzt nicht die wir hochgekommen sind, sondern die Straße unten auf Altenlinde. Ja. Da kannst du sehen, das ist wie eine Rampe. Da ist früher die alte Bergbahn runtergegangen. Ja. Und dann ging die unter der Straße durch und hinten auf das Bahnhofsgelände, weil wir hatten da einen Bahnhof. Und da ist das dann verladen worden. Und bevor es die Eisenbahn gab, sind die hier mit Fuhrwerken gefahren und sind dann die Horpe runter bis nach Engelskirchen, weil du dann in Engelskirchen verladen musstest. Und in der Mitte, also der Horpestraße, da gibt es auch noch einen ehemaligen Steinbruch, der ist aber jetzt tot. Da war auch eine Schmiede und da sind die gerne eingekehrt. Das war jetzt bist du aber schon einen Schritt weiter, weil der Zeug muss ja auch mal auf den Wagen und auf die Bahn. Ja. Und drauf, ne? Weißt du? Das haben die mit Hebeln gemacht. Zum Teil auch so entweder Muskelkraft oder die ganz großen Wacker, da hatten die dann so einen Hebel auf so einer Art Drehkran. Da wurde das dann eingehängt im Endeffekt und dann hoch. Die mussten ja vom Felsental, das ging ja, Felsental, sagt der was? Ja. So, vom Felsental kam ja die Kleinbahn bis auf ungefähr Höhe Hitt. Und da hatten die später von dieser Kleinbahn Rollwagen gehabt. Da ist also im Endeffekt umgeladen worden, da kamen die großen Waggons von der Bahn dann auf diese Rollböcke und die haben die mit der Kleinen gezogen. Das war aber erst später. Vorher gingst du bis über diesen Ermen- und Engelsplatz. Von da kam die Strecke im Endeffekt rein und dann wurde von Hand in Engelskirchen von der Kleinbahn auf die großen Dinger umgeladen. Und das war auch ein Knochenjob. Denke ich mir. Ich bin ja Engelskirchner. Da unten kenne ich mich wohl aus. Also wo der Parkplatz vom Hit war, da war früher auf dieser Höhenunterschied, wo die Rollböcke drunter geschoben haben. Ja, und heute beschweren sich die Leute, dass 20 Minuten im Stau gestanden haben, bevor sie im Büro waren. So. Zur Kaffeemaschine. Das ist schon ein Unterschied. Mhm. Die hatten alle Rücken. Ja, und vor allen Dingen, die waren alle relativ, also ich sag mal, wenn du 35, 40 wurdest als Steinhauer, nee, da warst du gut dran. Die meisten sind ja hier an Silikose gestorben. Ja, Staublunge. Wir hatten hier mit die ersten, ja, ich nenne es mal Rentenversicherung. Das heißt also, die haben hier einen Obolus von den aktiven Steinhauern eingefordert für die Witwen und Waisen, von denen, wo dann später die Steinhauer verstorben sind. Und du findest unten in der Kamperstraße, da ist auch noch eine Schautafel. Der Kasch heißt Empennung. Da ist also eine Tafel an der Wand, da hat der früher, das war so eine typische Kneipe gewesen, da haben die Würste in den Kamin gehängt. Deswegen, die hingen dann, deswegen im Penhong, wo diese Würste in dem, ja, das war so die Straße, wo die aus dem Ort raus eigentlich immer hier zu den Brüchen hochgegangen sind. Und da wurde dann abends auch immer der Klare getrunken. Ja, und dann sah man früher immer die Leute so am Fenster sitzen, ne? Die alten Steinhauer, die dann mit der Lunge hatten kaum noch Luft. Und irgendwann saßen sie dann nicht mehr im Fenster. Also die haben Fenster gesessen, damit sie besser atmen konnten, nicht so im Raum. Wenn sie nicht mehr im Fenster saßen, dann waren sie halt tot. Da wusste man, den hat es dann auch dahin gerafft. Das war schon hart. Und dann kam ja hier dieser Doktor Corona, irgendwas mit M. Meinerzagen, Dr. Meinerzagen. Der ist ja damals hier drauf gekommen, also wir hatten ja dieses Herz-Jesu-Krankenhaus hier im Ort gehabt und der war dann Vorreiter in Sachen Silikose und der hat das nachher auch geschafft, dass das dann als in Richtung Berufskrankheit anerkannt wurde. Also das Lindlar Grau, das ist schon eine sehr interessante Geschichte hier. Mein Vater, der kommt ja aus Gelsenkirchen, aus dem Ruhrgebiet und der erzählte mir auch von seinen Stollenarbeiten, die er früher gemacht hatte, als er noch jünger war. Das ist ja auch der Wahnsinn. Dann haust du nicht nur die Steine, sondern auch noch unterirdisch. Ne? Das ist Wahnsinn. Auf Knien in den Löchern, ne? Warst du mal in Altenbergbau oder so drin? Nee, in den alten Sachen. Also wir hatten hier ziemlich viel gehabt und zum Teil im Kaltenbach. Ja, haben wir Gold gefunden. Und auch hier hatten wir hatten hier die Prometheus. Die liegt, oder die muss da gelegen haben, unten, wo dieser Bauernhof ist im Endeffekt. Dann gab es die Astraea. Die lag hier zwischen Eremitage und Grünenborn. Das war die, von der er eben geredet hat. Und dann hatten wir noch eine am Paffenberg gehabt. Also Das war aber hier nicht jetzt so groß. Hm. Ne? Und unten in Kaltenbach, da war natürlich Neumoris nett. Ja. Auch da unten, wo, also quasi bei Madonna, das ist so schräg gegenüber von dem, das weißt du ja. Da war eine gewesen. Und wenn du von Unterkaltenbach Richtung Kaltenbach fährst, da geht ja auf der rechten Seite der Hundeplatz weg. Also die Straße in Richtung Hundeplatz. Und auf der linken Seite ist so eine kleine Einkerbung. Da ist noch ein Gitter vor einem Versuchsstollen, der bis nach Bellingroth gegangen ist. Und da unten war natürlich in der Kaltenbach diese 15-Löwen-Pfähle-Grube. Also die haben da ziemlich viel gemacht. Und du siehst da immer noch, wo Wasser aus dem Berg läuft, und das ist halt rostig ohne Ende. Ne? Also da ist... Ja, die Klamotten zurück. Ja, interessant. Keine Ahnung. Das ist vom Werkzeug zerkratzt. Ja, ne? Würde ich sagen. Hier so ein bisschen mit an. Ja, man erkennt es ja an diesen Lagen. Man braucht im Prinzip nur an die, auf diese Lage rauf. Ne? Ja. Okay. Genau, und dann platzt das quasi so weg, ja? Genau. Okay. Ja, toll. Überall was drin. Ja, faszinierend. Also steinreich. Ne? Und es glitzert so schön, ne? Fossilienreich. Ja, ein bisschen Quarz, ne? Ja. Schätze ich mal. Nicht, dass du anfängst bei uns in der Kellerwand demnächst, ne? Hier musst du rein. Dann hast du direkt den ganzen Block hier. Hier kannst du sehen, das ist ja, genau. Wobei das nicht gesagt ist, dass man da drunter wirklich was findet. Ja, das ist so. Nachdem Brillen, Hämmer und Meißel abgegeben worden waren, gab es noch einen kleinen Abriss. Über Witwen und Waisen, die Reinoldus-Steinhauer-Gilde und Arbeitsplätze für die Frauen in Engelskirchen bei Ermen und Engels oder in der Umgebung ansässigen Feilenhauereien. Es war kein einfaches Leben damals, insbesondere wenn der Mann erst weg vom Fenster war. Dann ging es Richtung Aussichtsplattform. Dort sollte uns auch noch etwas erwarten. Um die Lindlager vor der Staublunge zu schützen, haben die Wipperfürther die eine aus die Steine aus Indien. Ja. Sitzt doch tief, ne? Ja, das sitzt tief. Das sitzt tief. Das ist das. Genau. Da weise ich immer wieder gern drauf hin und alle anderen auch. Wipperfürth-Bashing. Ja, dieser. Ja. Bürgermeister, das war schon. Früher hatten sie keine Lust, die Straßen in Ordnung zu bringen, jetzt nehmen sie nur niemals mehr die Steine. Tja, nun. So, ich muss mal kurz Batterien wechseln. Ach so. Ich habe schon gar nicht geguckt. Alles gut. Ich sehe nur aus wie 20. Ach so. Wer hätte es gedacht? Aber schön mal durch den Schatten. Ja. Das hat was. Oh. Ich hab Wildbärtchen. Surprise, surprise. Ab hier darf auch auf eigene Gefahr weiter geschwommen werden. Scheiße. Ja, den nehmen. Nee, das ist schon der richtige, glaube ich. Ja, da kannst du ordentlich. Ja. Hier hast du auch ziemlich viel Fuchs. Also gut kochen oder ordentlich Alkohol zufügen. Ja. Eins von beiden. Weil Fuchsbandwurm will keiner. Nee. Das ist eine tickende Zeitbombe. Ja, mit sowas kenne ich mich aus. Ah. Ja. Leberkiller. Schade drum eigentlich, ne? Aber vielleicht wäre das eine Maßnahme, dass der mal an den Metastasen ein bisschen rumnascht. Sich den Magen verdirbt. Ja, probier's aus. Nee. Doch nicht. Nee, ich bin ja schon auf in Goldhamstern gezüchtete Antikörper. Stimmt nicht. Hamsterman, Hamsterman, hey. Ja, das hört der Frank nicht gern. Hamsterman, Der Hamstermann. Wenn ich dann dicke Backen kriege, dann schlägt die Therapie auch an. Wenn ich dann dicke Backen han, genau, dann schlägt die Therapie auch an. Genau. Dann nimmt dran. Still, Hamstermann. wie die Hühner auf der Stange, gehen wir hier einen Weg entlang. Herrlich. Mhm. Wisst ihr, hat doch super geklappt. Oh, oh. Ah, ich bin verletzt. Den Abzweig kenne ich. Den Abzweig kenne ich. Man dreht. Da wird schon gekurbelt. Aber da, wo wir jetzt hergegangen sind, kann man da theoretisch, kannst du da immer herlaufen oder ist das irgendwo eingeschränkt? Normaler. Sonntags kannst du da unproblematisch hergehen, weil sonntags ist da offen. Ja. Ja. Ah, echt? Ich gehe da sonntags, ja. Ja, wir gehen ja immer öfter mal hier hin. Und so, letztens sind wir von da gekommen, ne? Richtig. Da, du musst da länger kurbeln. Ich kenne, wir haben ja Litterfüll auch so. Das geht dann ganz schnell auf Rot und dann irgendwann auf Rot. Aber wenn du hören möchtest, wie sich's anhört. Ja, ne? Nicht singen. Nee, bitte. Tust du dir den. Ich habe den vor Jahren mal im Podcast gebracht mit Erlaubnis des. Okay. Muss einfach mal danach suchen, hier am Steinhauer Pfad und dann. Ja, ja. Was? Ja, die haben unten eine neue Kurbel drin. Nee, der ist hin. Das ist jetzt der selber, ist wie unten war. Nee, nee. Unten war auch das Problem. Das musst du gucken. Nicht mehr mitgenommen hat. Aber unten ist eine neue Kurbel und ein neuer Akku. Der geht relativ schnell. Tja, vor ein oder zwei Jahren lag da noch die Dose. Das ist doch der Ort der vergeblichen Suche, ne? Ja, ja, da muss man mal dronieren. Wenn, wenn man mal, diese Fossilien komprimiert sehen will, dann guckt man sich die Mauer unten an dieser 2K-Kletterhalle an, 2T, ja. Da unten an, ne? Da haben die nämlich solche Bruchsteine genommen, auch Riemchen davon. Ah. Und da hast du sehr viele von diesen Fossilien. Da kann man auch sehr schnell gucken, wie groß diese Dinger normalerweise sind. Also da hast du eine statistische Grundmenge, was normal ist und was nicht. Pfennig, ne? Pfennig, oder nicht Pfennig? Ja, so 6 bis 8. Nicht Pfennig, Millimeter. Aber Pfennig kommt ungefähr hin. Muss man mal überprüfen, da ist noch ein STF. Oh. Hallo, vielen Dank fürs Warten. Vielen Dank. Mal gucken, ob wir den Andreas wieder einsammeln. Ja, naja, der ist nicht so. Ja. Was denn, Schwarzbären oder Waschbären? Ah. Bitte keine Waschbären. Wofür genau hatte ich jetzt eben geduscht? Na gut, andererseits, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich jetzt diese Fliegenwolke um mich rum. Hast du mit Autan geduscht? Nee, nee. Aber die letzten 2 Tage war ja Feiertage. Da eher nicht. Man muss ja Wasser sparen. Hm. Wir gehen Richtung Straße. Ja. Und dann da vorne wahrscheinlich, wo es zu den Gelbbauchunken geht, trampelmäßig wieder zurück rein. Tja, so ist es, Frank. Ist das jetzt, oder sag mal nochmal für einen Laien, wir haben jetzt sozusagen als Gruppe diesen Cache gelockt, oder? Nein, also es ist so, der Cache kriegt ja keine Dose, weil es ist ein Earth Cache. Ja, genau. Um den loggen zu können, musst du ein paar Fragen beantworten. Ja. Und entweder von dir oder möglicherweise ist mittlerweile auch so, dass sie von dir ein Foto haben wollen und nicht nur von dem Gegenstand. Ja. Ein Foto einstellen. Okay. Und wenn du das gemacht hast, das heißt, sobald du die Antworten für die Fragen abgeschickt hast, ja, darfst du online loggen. Ah, okay. Ne? Vorher nicht. Okay. Weil es ist halt kein physikalischer Cache. Okay. Wo gucken wir jetzt hier? Steinkuhlen gucken wir uns an. Hier an der Kipperbuden vorbei. Oder ist es eine Steinkuhle? Ja, hier sind ja einige von diesen Sachen noch. Wenn du runter Richtung Hönighausen gehst, da findest du noch eine Bude. Ich denke mal, dass, da haben sie früher Munition gelagert. Und wusstest du, dass es an der Ufermühle, wenn du hinten Brombach runterfährst, ja, Richtungs Tal, ne, du kommst ja Schmitzhöhe, dann kommt Brombach, fährst den Berg runter, dann macht er die Straße über so eine Brücke eine Kurve. Ja, genau. So, und wenn du unten auf die Straße fährst, mal gerade hoch in den Hang guckst, da ist eine Höhle, die ist 180 Meter lang, die ist in keiner Karte mehr verzeichnet. Die haben die einfach aus den Kartenwerken getilgt. Da waren früher ziemlich viele Stalaktiten und Stalagmiten drin. Dann ist da Sprengstoff gelagert worden beim Eisenbahnbau. Und im Krieg hat das Ganze als Bunker gedient, mehr oder weniger. Also da hat sich dann die Bevölkerung hat da Schutz gesucht. Und da findest du jetzt nur noch, wenn du genau guckst oder mal hingehst, wie gesagt, direkt im Hang noch so eine Amphibienklappe. Also die ist dann durch Fachleute begehbar, aber unser einer kommt nicht hin und du findest sie in keinem Kartenwerk mehr. Das ist der Knaller. Mhm. Haben sie echt weg. Hi. Wir haben auch einen Hund dabei. Der ist angeleint, ja. Ja, okay. Danke für den Hinweis. Gerne. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ob wir den Helm mitnehmen müssen? Nee. Gut. Ja, waldtypische Gefahren, ne? Warst du mal bei Marienheide in diesem Hüllloch gewesen? Das ist auch interessant. So, hier ist Ukraine. Ja, ist aber... Vorsicht. Oh, das war knapp. Nee, ich hatte das schon im Blick. Da oben, da haben sie überall Steinmännchen aufgebaut. Ja. Und dann gibt es hier so ein gehässiges Video von irgendeiner Trine, die hier spazieren geht und sich furchtbar drüber echauffiert, wieso das denn hier so ist. Kann man sich echt nicht reintun. Absolut. Aber hier ist auch noch so ein Häuschen. Ja. Ich sag, hier lag mal früher... Ist das hier nicht mit dem Mulch? Ich meine, das war früher von den Bohnes. Lag hier eine Station drin. Ja, aber die hatten früher hier einen richtigen gehabt. Dann kamen welche mit den Tafeln. Und den gibt es noch. Ja, das war ja früher, also 2003 bis ungefähr 2005 war das hier Bohneland. Ne? Deswegen, die hatten hier viel, was wirklich interessant war. Ich wollte gerade sagen, das ist schon die zweite Generation, wenn nicht die dritte. Auf der Feldbahn. Welche Richtung wolltest du gehen? Rauf oder runter? Okay. Jetzt gehen wir hier. Na gut. Ja. Über die Zeckenwiese. Genau, dann hast du Zecken live. Das ist das hier ist. Okay. Dann steht der nächste Tagesordnungspunkt auch schon fest. Leibesvisitation. Also, wenn sie nicht mehr feucht ist, hast du auch keine Zecken. Trick, genug Leute vorgehen lassen. Ja, eigentlich ja, ne? Ja. Ja, das geht aber, denke ich. Ja, hier geht's ja. Die mögen auch dieses Schwanken hier oben von dem Gras in der Höhe schon nicht mehr. So, Wildschweine haben wir auch. Ordentlich aufgebrochen. Aha. Da ist der Hochsitz. Hier ist die Futterstelle zum Anfüttern. Nee, die Schwierigkeit ist, wir haben Überpopulation. So, das heißt, die werfen hier bis zu 3-mal im Jahr aufgrund des Klimas. Und demolieren dann den Bauern die Felder und die ganzen Leute, denen hier die Reviere gehören, die müssen Schadensersatz zahlen. Und das ist ein Problem. Hätte man den Wolf nicht ausgerottet, hätten wir das Problem ja nicht. Ja, aber man will es ja auch einfach bei der Tierhaltung haben und das Schäfchen nur mit einem dünnen Draht auf die Wiese stellen können. Und dann entweder man klärt es dann richtig oder dann muss man weiter regulieren oder eben nicht. Aber jetzt ohne Scheiß. Also das hier ist Haltungsklasse 5. Ne? Also die können machen, was sie wollen. Und haben es ein paar Jahre schön, werden dann gegessen. Und das ist nicht so eine Quälerei wie in so einer Stallung. Deswegen esse ich lieber wild als... Genau. Oh, hier ist ja mal ein nettes Loch. Ja. Da geht aber deep runter. Ja. Echt? Richtiges Loch? Ja. Könnte man ein Fußbad nehmen. Nee, ne? Das sieht aus wie Gleisschotter, ne? Also ich finde es aber... Ja. Super, ne? Ja, mega. Ja. Hier auf dem. Mhm. Ja, ja. Hier auch noch mal gucken. Der Mensch mit seiner Umweltverschmutzung, der ist nur ein Störenfried. Das geht vorbei. Das ist einer der Parasiten, der auf dem Planeten haust. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, du siehst aber schlecht aus. Ja, ich weiß, ich habe Menschen. Ach, egal. Mach dir keine Sorgen, das geht vorbei. Ja, hier brauchst du nur reingreifen. Guck mal. Einfach mal nur gebückt. Anja. Ja. Guck mal hier. Toll, die doll. Ist da oben was drin oder ist das nur eine Bruchkante? Ja, aber die sind ja, der hier ist cool. Ja, ne? Ja, und hier der geht mal so ein bisschen hier, guck mal in die Tiefe. Ja, ist auch was. Ja. Auch super, ne? Ja. Ja, wie gesagt, bei uns im Dorf ist auch so ein Steinbruch. Da kann man auch sammeln ohne Ende. Aber durch so eine Führung hat man nochmal einen anderen Blick. Also wenn ich das nächste Mal bei uns im Steinbruch bin, dann gucke ich da wieder ganz anders hin. Genau, zum Beispiel. Ja. Okay, cool. Würde ich sagen, sind Äste schon, oder? Mhm. Ja, da habe ich ja doch was. Ja, toll. Soll ich dir die in den Rucksack tun oder wolltest du sie? Ja, okay. Das wird dann wieder so ein Tag, den ich auf meine Memory-Liste schreiben muss. Ja. Falls dann doch irgendwann der Call kommt, ich sagen kann, da muss ich mich jetzt dran zurückerinnern. Das war schön. Ja. So Erklärungen mal zu kriegen. Ja. Ich meine, manche sagt man schon lesen. Ja, gut. Also, er kann das ja auch immer nur ganz grob erzählen. Manches habe ich schon viel tiefer gelesen, wie er jetzt erzählt hat, logischerweise. Ne? Weil ich, wird er wahrscheinlich auch gelesen haben, aber du kannst ja nicht immer das große, breite Meer erklären. Du musst ja rauf auf den schmalen Pfad, ne? In so einer Führung. Sonst viel mit Kindern. Nein, aber ich glaube auch nicht zu kompliziert. Selbst der feine Staub hier, der Brecherstaub, selbst der Brecherstaub wird verwendet. Oh, hier ist ausverkauft. Was? Die Seife hier, diese aus dem Schlamm oder was? Und die kann man jetzt kaufen? Da hole ich mir lieber mal sonntags Schlamm. Herzlich willkommen auf der diesführigen Verkaufsveranstaltung des Steinbruchs. Heute Seife. Und nein, das ist keine Werbung. Und nein, wir verkaufen nichts und wir erhalten nichts. Wir kommentieren das nur mit unserer ganz persönlichen, subjektiven Meinung. Seife aus pflegeseifentypischen Indigränzchen, nebst Bestandteilen des ältesten Waldes der Welt. Also Steinmehl. Vom Schneiden. Jetzt sind wir in der Schwurbelzähne. Da gibt's Devotionalien aus dem Steinbruch. Ah ja, und fast vergessen. Neulich hat das Grauwacke-Museum eröffnet. In Lindlar, in der Eichenhofstraße. Da kann man wahrscheinlich Teile vom alten Baum, also dem ältesten Baum der Welt, sehen. 10 Millionen Jahre alt. Waren das Millionen? Ich glaube schon. Und da gibt's Schnaps. Schnaps. Ähnlich wie Seife. Ja, toll. Seife mit Schnaps. Schwurbel, Schwurbel, Schwurbel. Das müssen wir doch direkt mal Min-Korrekt schicken, wa? Urzeitseife. Ja. Bitte mal recherchieren. Da müsst ihr gar nicht lang gucken. Alter Falter. Wie mache ich aus ein paar Indigränzchen und ein bisschen Scheiße Stein? Sagen, weil das ist es ja nicht. Gold. Nee, aus Steingold. Wie mache ich aus alten Wäldern Gold? Stein. Das ist fucking Steinmehl. Ja, klar. Ja, Steinmehl. Das ist Sediment. Da könnte auch eine geschützte Tierart drin sein. Und dann? Ja, sedimentiert oder nicht. Womit aber wir bei den drei Muscheln wären. Ja. Ja. Super. Ja. Tschüss. Ciao. Das ist toll. Das hat sich aber gelohnt. So, wen es interessiert. Hier ging damals die Bremsbahn runter. Von da schräg den Hang runter, unter der Straße durch bis zum Lindlarer Bahnhof. Die Lorenbahn, dieser Bremsberg. Mach gut. Ja. Wir sehen uns irgendwann am Wipperfürther Stammtisch, wa? Ja, nächste Woche hier, ne? Kommst du auch? Das weiß ich noch nicht. Wir schauen mal. Ciao. Das war Nachhall aus ehemals Konserve 2a vom 23.05.2024. Mit Frank, Anja, Itzmi57, Andreas und anderen. Und ja, es hätte auch eine Konserve aus Dosenhausen werden können, aber letztendlich halt sie trotz stellenweiser Albernheit und Längen nach. Wir danken fürs Zuhören, bleibt gesund und uns gewogen. Thank you.